Club Night und ich bin Paul van Dyk. Die nächsten 3 Stunden gehören uns allen gemeinsam mit viel spannender elektronischer Musik und mal sehen, wie wir uns da so durchschaukeln. Viel Spaß! We'll be right back.

Thank you. hört immer noch die Clubnacht. Clubnacht. Ich bin Paul van Dyk. I'm

kicking in the beat. Order to free your soul.